Edith? Sag mal, bist du deppert? Das ist meine Frau, das ist privat, du Arschloch! Ja, wir sind eh nur auf Themenaufriss oder Themenaufriss, kann man nicht sagen, wir sind eher so auf. Biene, was willst du nie wieder her? Sachlich und diskrete nichts. Suche. Ja. Jetzt rede ein bisschen was, komm. Solange wir noch Intro haben, kannst du reden. Aber ganz langsam für die Schweden. Ich möchte das nie wieder erleben. Ich kann einfach nicht schneller reden, wenn ich mich doppelt. Weißt du, was da lustig ist? In echt wärst du das dann einmal doppelt hören. Ciao. Jetzt schalte ich es eh schon wieder aus. Jetzt hörst du wieder normal. Jetzt bist du wieder glücklich, das oder? Das ist voll danke, Hansi, danke. Weil das hat mein ganzes Leben jetzt extrem langsam gemacht. Ich glaube, es ist jetzt da quantitativ eigentlich, muss man sagen, qualitativ gesunken. Der Lebensqualität? Ja, für kurze Zeit, eigentlich für lange Zeit, weil es ja länger dauert hat. Weil alles so langsam war. Ich komme mir vor, als wäre ich betrunken jetzt. Dabei habe ich nichts getrunken, außer Wasser. Ich trinke Bier. Ich finde, das kann man ruhig sagen. Na, mir ist nichts anderes angeboten worden, gell? Du hättest da Bier haben. Magst du ein Stück Safran-Gin haben? Ich bleibe jetzt einmal dabei, noch immer beim Bier. Voll gern, Hansi. Weil das Bier ist mein Freund. Wenn ich dann aufs Klo gehe, dann hole ich da einen Safran-Gin. Mhm. Ich finde, wir sollten uns langsam vorstellen und begrüßen. Mach jetzt mal. Jetzt da bei der 5. oder 6. oder 101. Nein, ich meine jetzt vorstellen, ist vielleicht wirklich übertrieben, aber begrüßen. Also hallo lieber Titus, hallo liebe Biene. Hallo lieber Hansi, hallo lieber Titus. Hallo liebe Biene, hallo lieber Hansi. Sag Titus, ja? Haben wir heute zufällig einen Sponsor? Ach so, ja, es gibt tatsächlich einen neuen Sponsor. Ja. Kannst du den vielleicht irgendwie ein bisschen eklatant in Szene setzen? Ja. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Okay, dann werde ich mit der Gina noch ein bisschen über mein... mit der Biene. Bezaubernde Biene. Noch ein bisschen über meinen Safran-Gin reden, den ich mir bestellt habe. Und zwar ist der gelb. Hast du den aus der Steiermark bestellt? Nein, das ist ein Burgenland. Nein. Ja. Wobei... Wo ist denn Safran-Gin? Gibt es ja aus Schwanberg. Nein, der ist aus... Also ich habe ihn zumindest aus vom panonischen Safran... Sag einmal her. Wie heißt der denn? Der ist aus Deutschlandsberg, aus Schwanberg. Ja, nein, aber ich habe ihn bestellt im Burgenland. Vom panonischen Safran Granditz heißt der Kerl. Mhm. Wahrscheinlich ein Kroate. Aber Hansi, ja, du weißt doch seit Samstag... Du kannst jetzt wieder normal reden, hörst. Du weißt doch seit Samstag, dass der Gin, der Safran-Gin, von der Firma ist, wo ich meinen Gin her habe, die beim Zwischennachname und Vorname den Beistrich vergessen haben. Genau. Weil wie läuft das? Ja. Naja, wenn du den Nachnamen hast und dann erst den Vornamen hinsetzt, dann musst du einen Beistrich setzen nach dem Vornamen, nach dem Nachnamen. Weil der Vorname, ja, sonst. Weil der Vorname steht ja, es ist ja der Vorname, der steht vor dem Namen. Mhm. Deswegen ist es der Vorname, nicht der Nachname, der danach steht. Das heißt, wenn ich unterschreibe? Dann schreibst Sabine Tritratralala. Mhm. Aber wenn ich mit Tritratralala Sabine unterschreibe? Dann musst du einen Beistrich setzen, genau. Damit wir wissen, was ist der Vor- und was ist der Nachname. Wenn du jetzt zum Beispiel Fritz Andreas hast, dann weiß man sowas ja nicht. Das ist ganz klar. Stimmt. Außer natürlich, du schreibst Schulnachrichten im Stadtschulrat für Wien. Dann ist es wurscht. Dann kommt es nur darauf an, dass du... Zuname groß geschrieben. Zuname in Capital Letters, genau. Na, das war jetzt das. Total interessant, gell? Also wir fangen wirklich an. Wir sind jetzt eigentlich Hansi Tritratralala, Titus Tritratralala und Biene Tritratralala. Genau. Ich möchte jetzt einfach kurz die Gelegenheit nutzen, während der Titus da ein bisschen umsucht und die Situation beschreiben, weil die Biene sitzt wirklich weit von mir weg, also über Armeslänge. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich werde ein bisschen Abstand, tut mir ganz gut. Du bist zu spät gekommen und hast den geilen Sessel nicht gekriegt und jetzt musst du auf der Couch sitzen. Ich bin zu früh gekommen und bin schon seit ein paar Stunden da und sitze schon länger auf der Couch. So, dass ich... Oh, du kannst ruhig deine Geschichte weitererzählen. Nein. Jetzt magst du nicht mehr, gell? Aber ich glaube, der Titus... Die nachfolgende Sendung... Sag einmal kurz. Na, warte, stopp. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt aus Versehen deinen echten Vornamen gesagt habe? Dann wird das rausgeschnitten. Ah, das schneiden wir aus, gell? Aber Rassismus aus, lassen wir drinnen, oder was? Ja, da geht es ja nicht direkt um eine spezielle Person. Da geht es ja nicht gegen mich. Ja, es ist ja um die Person, in einen Franzosen gegangen. Hast du Franzosen? Ja, ja, ja, ja. Na, das muss schon sein. Oh ja, okay. Identitätsstiefel ist das. Stiefel, passt. Dann erzähl einmal, wer bezahlt denn für diese rassistische Kackspeise? Ja, die Firma ist sehr, sehr politisch korrekt. Schwung, Energie, Ausdauer. Sorgen Sie für den körperlichen und seelischen Ausgleich. Erhalten Sie sich Gesundheit, gutes Aussehen, Frische und Leistungskraft durch Frauengold. Das meistgekaufte Spezialtonikum für die Frau. Lebensfroh mit Frauengold. Frauengold ist eigens auf die Frau abgestimmt. Es bleibt und wirkt spürbar in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern. Und ich habe es noch nicht ausprobiert. Dann wird es aber Zeit. Vielleicht bist du noch so fit. Aber du hast eh schon über Müdigkeit geklagt, oder? Ja, ich habe über Verdauungsprobleme geklagt. Was ist der Grund, warum du vorhin so lange am... Weil wir so viel gegessen haben. Ja, lieber Hansi, das ist der Gin aus der Steiermark. Von der Frau Dippel-Ing Dr. Hermann Kraus-Kamen. Die Flasche kommt mir bekannt vor. Die hast du doch aus meinem Ärmel ausgeschüttet. Die hast du doch zu Silvester bei dir auch gehabt. Hast du den selber da zu Hause? Ja. Nein, aber das ist jetzt der Schmäh. Genau, weil die Biene hat nämlich den Gin Plus gehabt und ich habe den Safran-Gin. Oder? Mhm. Ja. Correct, correct. Anschaust, du hast den London Dry gehabt. Den London Dry habe ich gehabt, genau. London Dry. Genau. Nein, das ist nicht wie Manchester. Manchester. Hans, vielleicht. Ich danke dir für die Gaben. Bitteschön, gerne. Vielleicht rieche ich dann auch nochmal rein, aber mit dem Fahrradfahren ist es schlecht vereinbar. Ich habe gestern schon wieder 2-3 Bier gehabt. In Gottes Namen, du fährst besoffen mit dem Fahrrad. Jetzt haben wir die. Nein, ich bin gestern mit der U-Bahn gefahren. Achso, okay, gut. Du fährst besoffen mit der U-Bahn. Das ist ein Wahnsinn. Nein, immerhin mit Chauffeur. Und Begleitung. Stimmt, ja. Gestern mit Begleitung. Ich war also im Rabenhof. War ich. 2-3 Leute schon wieder. Wladimir Kamina. Ja, ah, so eine Überlesung oder was? Hab ich so lustig, der ist cool. Ja. Verkühlt? Oh ja, ja. Was hast du mal gesehen? Na, ich habe auf Facebook geschaut, was du geschrieben hast. Stimmt. Der hat überhaupt keine Stimme gehabt und hat viel über Syrien erzählt. Der ist Russe, ja. Der ist Russe, ja. Ja, gebürtig, aber lebt halt schon Ewigkeiten in Deutschland, Berlin. Mhm. Ja. Das ist schon ein netter, oder? Ja, schon. Ja, also, ich habe jetzt vor kurzem, was habe ich da gesehen? Weiß ich nicht, was ich gesehen habe. Ja, der hat für den Westdeutschen oder auf Dreisat ist ausgestrahlt worden, hat irgendwas Kulturelles. Er fährt irgendwo hin und quatscht mit den Leuten. Genau, Leute. Genau, das habe ich gesehen. Und total nett, finde ich. Aber er veröffentlicht heute, und das finde ich ein bisschen verdächtig, jedes Jahr ein Bierchen. Das ist schon ein bisschen ein heftiger Output. Warum? Was ist das Problem damit? Ich habe ein bisschen zu viel Gin erwischt, Hansi. Das ist schon okay, Pine. Naja, in 2 Stunden dann. Russian-born German short story writer. Ein Disc-Jockey. Ciao. Ja, Russendisco war ja von ihm. Aha. Ja, was ist ein Russendisco? Hat es in Graz immer gegeben. In der Postgarage war einmal in der Woche, nein, oder einmal im Monat, Russendisco. Und was, da hat er seine Musik gespielt? Ich borgte damals die CDs, die Russendisco-CDs. Das ist ja eigentlich, der Balkan ist ja überall sehr, sehr, sehr, sehr populär. Ja, aber schon ist ja nicht der Balkan, oder? Zu Besuch beim Balkan. Der Balkan beginnt nämlich schon am Rennen. Der beginnt am Rennweg, der Balkan. Können sich ändern, wie sie wollen. Dünn oder dick. Oh. Kurz oder lang. Mit oder ohne Springerstiefel. Was ist das so? Als Kollege, die ist sehr, sehr tätowiert und sie haben öfters mit Russen zu tun, weil das in einem Architekturbüro ist. Und die kriegen immer voll den Zug aus, weil das bei denen ziemlich aggro ist. Also bei denen ist das sehr, sehr. So richtig Hefen. Nein, Tätowierungen. Ah, Tätowierungen. Und die Vorgesetzte, die mit den Russen immer in Verhandlungen ist, die ist sehr, sehr tätowiert. Und bei denen ist es halt irgendwie so, ja, entweder Hefen oder Mafia. Also dann tätowierst du die? Die eine Film, wo der eine, wie heißt denn der Typ, der bei The Road mitgespielt hat und bei... Viggo Mortensen. Genau, der, hey. der super Film, wo er den Mafioso spielt. Den Mafioso, ich glaube, die nächsten Sauna, 10 Minuten kurz Zeit. Die Saunaszene ist besonders... in meinem Kopf hängen blieben, wo er praktisch attackiert wird mit einem Messer in der Sauna. Und er spielt da am mafiösen Typen und er hat so viel diese Triaden Bäckerl gehabt. Und beim Drehende dann ist er ins Lokal gegangen in England, war das, in London. Und Entschuldigung. Regelst du da? Regelst du ich regel da? Gar nichts. Der Hansi Maas regelt uns die ganze Zeit. Nein, ihr wart's, du hast vorher ein bisschen, du warst lauter bisschen. Du hast schnell geredet jetzt dann einfach. Das, die ganze Zeit komplett overcooled. Um die Geschichte zu Ende zu erzählen. Ja, bitte. Die haben dann geglaubt, er ist wirklich vor der Mafia, weil er solche Tätowierungen hat und haben auch Heidenangst gehabt. Und die hat wahrscheinlich einen Heidenspaß gehabt. Ja, ein Wahnsinn. Ich bin ja nicht tätowiert, ich kann ganz offen sprechen oder sowas. Ich schon. Ja, Mafia oder Häfen, was ist es bei dir? Graz Grease. Was heißt Graz Grease? Grease ist ein Bezirk. Das ist ein Bezirk. So wie Grease. Ja, es gibt Graz West. Aha, weil die Biene zeigt jetzt ein Gangzeichen. Jetzt Gangzeichen mit den Fingern. Im Radio. Wu-Tang. East Coast gibt's. Was ist, in Graz? Was ist Graz? Ja, West Coast und in der Mitte ist die Moorinsel. Die Moorinsel. Ist es das, wo das Kaffeehaus drauf ist, oder? Ja, genau. Ja. Das ist ja total. Island on the Moor. Sagt's, wenn man in der Straßenbahn fährt. Schönes WC haben die. Sehr schönes WC, komplett verspiegelt. Na. Mhm. Und da sieht man rundherum sich selbst. Ja. Das kann der Heinz nicht. Das bockt er nicht. Nein, das ist vor allem für so Egomanen. Ja. Extrem angenehm. Ja, und da, ich bin da täglich einmal. Und was warst du? West, Ost? Eingegangen. Nord oder Süd? South Central. Das muss man für die Hörer sagen. Wenn du West sagst, dann machst du einen Knoten in die mittleren Fingern. Knoten. Und machst da weh draus. Das musst du auch mal zusammenbringen. Ja, West Coast. So wie West Coast, ja. Naja, und dann macht man East Coast. Ja. Ein E. Genau. Ein E. Und dann macht man ein Tischler E. Ein Tischler E. Das ist eigentlich ein L. Ja. Ein Tischler E ist ein L. Und dann gibt's. Das sollten bitte alle Menschen, die zuhören, sollten einmal das Tischler W auf ihrer eigenen Hand ausprobieren und dann werden sie vielleicht. Ich bin da. Machen. Ich finde es halt lustig. Ich war letztes Jahr mal langlaufen beim Marschallwirten und der Marschallwirt, der hat ganz zusammengewachsene Finger. Da sind die mittleren zwei Finger zusammengewachsen. Das dürfte so ein genetischer Schaden sein. Naja, Schaden würde ich jetzt nicht sagen. Das ist halt so. Das ist schon von Vorteil. Das ist kein Schaden beim Schwimmen viel schneller. Nein, glaube ich nicht. Wenn er Schwimm heute hätte, war er nur schneller. Wegen Schaufeln. Ja, ja, natürlich. Weil er gute Schaufel hat, kann schaufeln. Er kann schaufeln, aber auch zum Salat umrühren viel leichter. Stimmt, ja. Ja, hast recht, ja, aber es schaut nicht so. Ich weiß nicht, ich habe mal eine Frau kennengelernt und es war Sommer. Ich habe einmal was mit einer gehabt. Und dann, er hat sie kennengelernt. Ja, und, zuerst und gehabt, dann kennengelernt. Du, ist uns allen schon so mal passiert. Nein, ich habe mal den Fall gehabt, sowas gemeint. Ich habe den Fall gehabt. Wir haben uns, glaube ich, in Eurovisionskontest, der Chanson, der lalala, angeschaut. Ja. Und dann schon, wie es fertig war, alle sehr besoffen und es war halt irgendwie schon ein bisschen so Schmusezeit. Und dann habt ihr sich angeschmust? Nein, und dann habe ich gesehen, dass ihre Zehen, der kleine Zeh, der war so nach hinten versetzt. Also der war nicht da, wo er sein soll, sondern irgendwie so, ja, ungefähr 3 cm weiter hinten. Na echt? Und das hat mir dann irgendwie, hat mir aus dem Konzept gebracht. Hast du das nicht? Also, ich habe es ausprobiert. Ich habe es ausprobiert. Ich habe es spannend gefunden vielleicht. Nein, einfach das näher mal anschauen, Stirnlampen aufsetzen, abtauchen und dann mal schauen, wie die Zehen so ausschauen. Das ist anatomisch ja spannend, finde ich. Absolut, du, alle Menschen machen das. Nein, ich kenne jemanden, aber deren große Zehen sind wesentlich, und wenn ich sage wesentlich, dann meine ich wesentlich, kleiner als die restlichen Zehen. Aha. Also kürzer, so. Ja, und hat die? Ja, sie? Sie? Schwierigkeiten beim Gehen? Oder er? Nein. Ich weiß nicht jetzt da. ich bin gerade. Eine Dame. Was ist das? Die hat kürzere Zehen als was? Nein, die. Jetzt stehe ich gerade ein bisschen daneben. Du musst zuhören, Hansi. Entschuldigung. Ich habe wirklich nicht zugehört. Die Daumenzehen. Die Daumen, der große Zehen, ja. Ist kürzer als die restlichen. Sind wesentlich kürzer, also circa um die Hälfte kürzer als der zweite Zehen. Ja, Moment. Das ist mir schon öfters aufgefallen, dass der zweite Zehen öfters länger ist. Naja, bei mir ist es auch. Ja. Wolltest du meine Zehen sehen? Wir haben so in unserer Jugend immer einen Spaß gemacht und gesagt, ja, der Tom, ein anderer Tom ist nicht ich. Ja, nicht du. Weißt du, nämlich hast ja nicht Titus. So, du hast ja Titus. Ja, stimmt. Aber ich habe ja mehrere Namen. Und Und der hat sowas gehabt und den haben wir ein bisschen verarscht. Sehr, sehr, ja, auf eine sehr, sehr kindische Art und Weise. Ja, das muss jetzt schön zugeben. Kinder machen sowas, das ist okay. Ja. Das ist nur so annähernd so. Ich kann aber meine Zähne nicht zusammen tun. Denn ich sehe schon ein bisschen. Ja, du müsstest den großen Zahn, also den zweiten Zahn, den Zeigezeh. Ich kriege den großen Zeh nicht zum Zeigezeh zu. Den Zeigezeh müsstest du ein bisschen ausstrecken. Ich kann ihn nicht aneinander tun. Hey, wir sind jetzt wirklich, glaube ich, am Tiefpunkt angelangt. Wir beschreiben unsere Zehen im Radio. Nein, sie bockt der Mensch wieder ein. Zum Glück. Aber ich finde, das ist wahrscheinlich der erste Zeh, der im Radio beschrieben worden ist. Ja, in der Mangelung echter Zehmel. Macht ihr kurz mal Pause? Ja. Oder denn? Warum rennt ihr denn sogar auch davon, der Fetzenschädel? Ja, jetzt weiß halt keiner, womit wir aufgehört haben zum Reden, gell? Weil da ist jetzt so eine peinliche Pause. Jetzt. Nein, ich wollte wissen, was es Neues gibt. Wir haben uns ja schon seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. Ich habe was Lustiges zum Erzählen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Du bist ja eigentlich der Moderator. Stimmt, ich müsste sowas eigentlich sagen, gell? Naja, jedenfalls, was ist mir heute passiert? Total lustig, in der Früh fahre ich mit dem Bus in die Schule. Und ich fahre ja immer früh, weil ich muss ja früh aufstehen. Und im Bus sind dann natürlich auch sehr viele Schüler, weil die müssen ja in die Schule, gell? Aber die sind von einer anderen Schule. Und ich sitze halt so und Schüler gehen halt bei mir vorbei und ich denke mir nichts und ich höre weiter meine Radiosendungen und so weiter und so fort. Und dann steige ich aus und will zum Ausgang gehen. Und da ist in der Mitte von die Wiener Linienbusse ist ja so ein großer Platz, wo du einen Rollstuhl oder einen Kinderwagen oder alte Menschen können sich da hinstellen. Und da sitzen am Boden drei Schüler. Und ich bin fast über die drüber gestolpert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass da am Boden wer sitzen wird im Bus, weil keine Sitzplätze mehr waren. Da habe ich mir gedacht, Hansi, du bist alt geworden. Du bist wirklich alt geworden. Ja, am dreckigen Boden überhaupt jetzt, wo Winter ist. Ich bin auch, wie ich 16 war, bin ich auch überall am Boden gesessen. Das ist mir schon klar. Aber im Bus, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Biene, was sagst denn du? Hast du dazu eine Erfahrungswerte? Nein. Bist du noch nie am Boden im Bus gesessen? Ich wollte nur darauf hinweisen, dass du nicht mit deinem Handy spielen sollst. Ich muss noch kurz was klären. so viel zum Flugmodus. Okay, ja gut, nein, die sind ja absichtlich unten gesessen. Es ist ja okay, ich bin da nicht dagegen. Aber was mir heute noch passiert ist, ich war im Institut für Bildungswissenschaften und ich wollte in den ersten Stock und ich wollte einen Lift nehmen. Ja, ich wollte einen Lift nehmen, weil ich mir gedacht habe, Alter, ich habe erstens einmal ein kaputtes Knie, ich kann nachher noch meinen Befund vorlesen. Zweitens einmal habe ich eine schwere Bassgitarre und eine schwere Tasche tragen müssen. Ja? Und ich drücke halt auf den Liftknopf und warte auf den Lift, dass er kommt und dann ist eine Dame, also eine junge Frau, die mit mir im Lift einsteigt und die geht zuerst ganz hinter. Also die hat gar nicht gedruckt, wo sie hin will. Und dann drücke ich auf meinen 1er-Knopf, weil ich will den ersten Stock. Und dann drückt sie auf den 6er-Knopf und sagt zu mir, da hätten sie eigentlich auch zu Fuß gehen können. Und dann habe ich gesagt, ja, oder auch nicht. Gell? Und habe mich von ihr weggedraht, ganz demonstrativ. Und dann hat sie gesagt, das sollte kein Angriff sein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fasse es auch nicht so auf. Aber innerlich war ich ganz grantig, weil ich mir gedacht habe, was bist denn du für eine? Nein, ich denke mir das auch, es sollte jeder wie selbst cool entscheiden können, ja, ob er einen Stock den Lift mit dem Lift fährt oder nicht. Ja, und naja. Es gibt ja Leute, denen sieht man ihre Gebrechlichkeit nicht an. Genau. Die schauen jung, fit und vital aus wie der Hansi. Haben aber eigentlich einen Knieschaden. Ah, das stimmt, ja. So wie der Hansi einen Knieschaden hat. Naja, aber vielleicht ist sie ja unsicher in so engen Räumen. Ist es ja extrem ungut, wenn da noch jemand anders im Aufzug ist. Und da kann man natürlich die Gelegenheit nutzen und das gleich mal so thematisieren, das ist ablenkend. Echt? Das, wenn du unsicher bist und dich unwohl fühlst, dann fängst du ein Gespräch mit deinem Wildfremden an. Mhm. Noch dazu wie soll ich sagen, die hat mir ja gemaßregelt, mir auf eine Verhaltensweise hingewiesen, die sie nicht okay findet. Vielleicht hat sie ihre Tablettenration ein bisschen übertrieben und war ein bisschen extravertiert. Vielleicht hat sie es einfach einen guten Tag gehabt. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Ich habe da eine interessante Liste vor mir. Was hast du für eine Liste vor? Ich bin ja ein großer Fan von Listen. Listen finde ich scharf. Obst und Gemüse, richtig. Obst und Gemüse. Dafür ganz kurz, bevor du weiterredest. Ja. Wir machen in der Sonderschule auch Listen mit Obst und Gemüse. Richtig kaufen. Ach, richtig kaufen. Schauen Sie nach Bio. Es gibt saubere Lebensmittel und unsaubere. Das heißt, man sollte bei bestimmten Lebensmitteln schauen, dass die Bio sind. Weil die unter Umständen, wenn es nicht Bio sind, relativ wirklich ziemlich kontaminiert ziemlich sind. Ziemlich giftig. Sag, was ist denn ganz giftig? Äpfel sind ganz oben. Äpfel sind ganz die giftig. Wenn die nicht bio sind, sind sie ganz giftig. Das ja, glaube ich auch, ja. Man soll es waschen, dann soll man sich die Hände waschen, dann soll man es nur mal waschen. Und echt? Ja. Äpfel sind toxisch. Du, aber jetzt muss ich einmal, bevor wir weitermachen, ich hab jetzt gehört, dass das Problem mit Bio-Nahrungsmitteln ist, dass die noch viel mehr, es gibt ja Pestizide, die sind bio-zertifiziert. Und weil die nicht so effektiv sind, werden von denen noch viel mehr draufgehauen, als jetzt dann von den nicht bio-zertifizierten. Ja. Kann das sein? Habe ich da Bullshit gehört? Oder was sagst du? Das kann schon sein, aber ich weiß nicht, inwiefern die dann von der Menge her schädlich sind. Man weiß, als Konsument fühle ich mich nicht gut genug informiert. Ich brauche jetzt wieder eine ORF-Nachlese-Sondersendung. Naja. Es war ja vor kurzem jetzt so eine Dokumentation halt auf ORF. Ich schaue leider keine ORF. Ja, nicht, aber es gibt da Stream und so, ja. Ein Stream, naja, Moment. TV-Tick. Diese Zertifizierung muss ja nach bestimmten Kriterien erfolgen. Und ja, aber wer hat da die Menge auch abgefragt? Naja. Ja, und diese Zertifizierung, die sind ja hauptsächlich so selber auferlegte Zertifizierungen oder sehr viele davon halt. Und ich glaube ja, dass so viele Leute wie derzeit Bio-Sachen kaufen wollen, dass das weltweit das gar nicht möglich so ist. Gibt, oder? Es gibt nicht so viel Bio und deswegen wird einfach draufgeschrieben, es ist Bio. Mhm. Beziehungsweise selbst irgendwelche Zertifizierungen oder irgendwelche Gütesiegel erfunden. Ja, aber ist es jetzt wirf ich jetzt einmal allen vor. Glaub, das ist schon sehr, sehr streng geregelt. Aber es ist ja naja, ein großes Kriterium, ob es für einen selber das Lebensmittel gesund ist oder ungesund ist. Und jetzt nicht so sehr, ob die spezielle Erde, wo es jetzt drinnen rausgezogen worden ist, ob die jetzt. Ja. Bei den Äpfeln geht es darum, ja, dass du selbst einfach, wenn du keine Bio-Äpfel kaufst, das alles zu dir nimmst. Mhm, genau. Was bei der Banane eventuell vielleicht nicht so schlimm ist, weil du die dicke Schorn aber tust, aber stimmt, bei den Äpfeln halt nicht. Ist relativ nicht, ob egal. Das drin ist, ist drin. Ist die Banane ist nicht in der Liste? Was ist Radio, also Apfel ist ganz oben. Was ist denn das zweite? Sellerie? Sellerie ist ja eigentlich nie was. Ich habe jetzt neulich einmal ein Lokal entdeckt, da haben Sellerie-Schnitzel gehabt. Mhm. Das war ein vegetarisches Lokal. Ja. Oh, muss ich mal probieren. Paprika. Ist ich so habe mal ein Sellerie-Schnitzel gegessen, ja, in einem veganen Lokal in Graz. Das heißt, statt ein Schnitzel hast du Sellerie. Statt Fleisch ist ein Sellerie drinnen, ja. Und das ist auch ein Schnitzelbracker. Nein, der Sellerie, den brauchst du nicht braken. Der ist schon tot, was? Trixi. Ich muss euch danach erzählen, was ich noch gemacht habe. Aber red weiter von deiner Liste. Naja, Pfirsiche. Im Durchschnitt wurden Pfirsiche mit mehr Pestiziden behandelt als jede andere Obst oder Gemüse. Mit Kombinationen von bis zu 57 verschiedenen Chemikalien. Aber du musst da ja denken, Moment, wie Pfirsiche sonst ausschauen. Ja. Also ich kenne die Pfirsiche von meiner Oma und die schauen nicht im Entferntesten so aus wie ihre Brüder aus dem Supermarkt. Und Pfirsiche sind sowieso nicht gut, weil das sind Nektarinen mit Teppich drauf. Ja, das stimmt. Und das ist ein Witz. Nektarinen habe ich gerne. Nektarinen sind da nicht dabei, oder? Ich denke mal, Nektarinen sind sicher noch schädlicher und die kommen ja nur irgendwo her. Aber es stimmt, ab Pfirsiche. Oh ja, Nektarinen steht auch dabei. Ja. Aber Orangen zum Beispiel stehen nicht drauf. Wo es egal ist, wo es relativ egal ist, ist Zwiebel, Zuckermais, Ananas, Avocado, Kohl, Erbsen, Spargel, Mango, Aubergine, Kiwi. Aubergine. Süßkartoffeln. Moment, wo ist der Unterschied zwischen, Moment, die Kartoffeln stehen bei Bio und die Süßkartoffeln stehen bei egal. Kartoffeln sind keine Süßkartoffeln. Vielleicht, weil es woanders wachsen und dort sowieso besser wachsen. Die und kommen ja so alle aus Amerika, oder? Süßwasserkartoffeln. Dumm. Oh, meine Süßigkeiten sind aus. Boah, du, die sind sicher ganz gesund. Du wirst von meiner Stange an Softcakes. Nö, du passt schon. Ich werde es dann das Brezel. Eine Stange an Softcakes. Ah, die Brezel sind auch da. Ich speib schon sowieso. Also. Ich schieße dir die Ufers gerne um mich. Ah, passt schon. Ich hole mir nachher welche. Am Rückweg vom WC. Naja, jetzt essen alle. Mm. Ja, ich bin, und du, das müssen wir sowieso noch einmal thematisieren. Ich finde, unsere Zuhörerschaft soll einmal sagen, wie sie dazu steht, dass wir die ganze Zeit futtern. Mhm. Ob sie das okay finden. Dass aber das ist ja ein wichtiger Grund, warum wir uns eigentlich treffen, oder? Genau. Eigentlich nur deswegen. Nein. Zur Nahrungsaufnahme. Aber ich finde, man kennt uns ja auf Facebook ein Feedback schreiben. Beziehungsweise kennt man uns... Nein, dann tun es die Leute gar nicht. Schreibt uns nicht. Lasst uns in Ruhe. füttert unsere. Der Hansi hat Angst vor Facebook-Feedback. Er hat Angst, dass uns jemand schreibt. Das ist eine fremde Technologie für den Hansi, der es nicht vergessen. Ich hab ernsthaft Angst vor allem, was da draußen ist. Seit wir Facebook-Seiten haben, war der Hansi einmal Facebook voller Furcht und Ehrfurcht. Hansi, ist da schlecht geworden, oder? 5 Minuten, da war ich dort, dann habe ich mich so, da war ich schon wieder so grantig. Der Hansi. Da habe ich einen Hass auf die ganze Welt entwickelt gehabt. Nur für 5 Minuten Facebook. Das ist ja echt. Aber Hansi, du erzählst ja deswegen niemanden, dass wir einen Podcast haben, gell? Ja, nein, auch deswegen, weil man soll erst. Seriös, der große, seriöse Holger Klein hat gesagt, man soll erst nach dem 10. Podcast sich das anhören. Und ich finde, dass er recht hat. Wow, man muss sich zuerst finden. Wir sind ja schon wieder, wir wissen, deine haben ja, Fans kennen nie hey, Fans Biene, der ersten kurz, Minute sein. Das kann man alles nachher in Zeit souverän, aber du darfst nicht auf dein Mikrofon umgreifen und gleichzeitig eine reden. Deine Reime sind feine Reime. Meine Reime sind feine Reime. Deine sind Reime sind richtige Schweine. Du Mikrofon eine Wolfsen, du musst ein bisschen mehr Abstand halten. Entschuldigung. Ja, macht ja nichts. Ich sag, wir haben ja absolut überhaupt keinen Faden, wir haben kein Konzept, doch. Wir haben nichts, wir haben gar nichts. Wir reden am Anfang immer Werbung aus den 70er Jahren vorlesen. Dann tun wir wild irgendwo durch die Gegend reden. Als ob wir keinen Moderator hätten. Aber Hansi, jetzt einmal ganz ernsthaft. Na, ich stelle das alles jetzt gerade in Frage. Warum? Ich weiß es eh, weil du von deinen Freunden, die nichts von dem Podcast wissen, noch keine Rückmeldung gekriegt hast. Na, wieso? Die Ilvi ist schon ein bisschen ein Freund von mir. Hat sie dir eine Rückmeldung gegeben? Ja, aber über die, also ich finde schon. Wir sollten sie an dieser Stelle grüßen. Alles Liebe. Bussi, wir freuen uns alle schon auf morgen. Sehr freuen wir uns. Mhm. Weil morgen natürlich was ist? Ilvi-Tag. Die Ilvi kommt morgen. Aha. Sie kommt mit uns mit zum Austrofred. Aha. Ja, genau. Stimmt, ja. Wir gehen morgen zum Austrofred. Naja, ich weiß nicht. Ja, jetzt. Im Prinzip, ich erzähle einfach weiter. Okay, na, erzähl einfach weiter. Nein, oder jetzt komm, kannst du weiter mich kritisieren dafür, dass ich das noch nicht weitergebracht habe. Ich wollte dich nicht kritisieren, ich würde dich gern nur auf die positive Seite holen, weißt du? Ich habe am Anfang auch Angst gehabt. Ja, Angst habe ich sowieso. Vollkommen egal, das passt. Man kann Sachen machen. Ich habe ja Angst vor Schmerzen. Ja. Ziemlich viel. Psychische Schmerzen aber nicht, da bist du sehr. Das geht schon. Ja, ja. Mir ist ja nicht wirklich viel was peinlich. Es ist mir ja nicht peinlich, da. Ich finde das ja total lustig. Aber wir haben uns noch nicht gefunden, glaube ich. Wir haben es noch nicht gefunden. Weil es ist jetzt natürlich so speziell heute in der Episode haben wir es nicht gefunden. Allgemein haben wir noch kein Dings, oder? Findest du? Bitte, wir sind in der Unterhaltungsbranche. Jeder wir Schmäh. Wir brauchen sowas nicht. Jeder Schmäh ist gut genug, um erzählt zu werden. Ja, um erzählt zu werden. Das stimmt. Entschuldigung, Hansi. Komm aus der Steiermark, gell? Okay. Naja. Na ja, gut, nein, ich wäre einfach den. Ich muss mich jetzt immer so zusammenreißen mit ordentlich reden, weil mich gewisse Menschen nicht verstehen. Aus also dem hohen Norden. Meine Freunde haben es brav geliked auf der Plattform, auf Facebook. Ja, meine Freund Herner kann. Aber ich habe den Verdacht, dass sie das einfach nur so liken, damit ihr Ruhe gebt. Das ist ja das. Und die Herren ist wirklich nett. Oder die das nicht. Wir könnten jetzt ein bisschen über deinen Freund herziehen und schauen, ob sie darauf reagieren. Mittlerweile habe ich das schon länger nicht mehr gesehen und das darf ich nicht so aushauen, weil dann sind sie überhaupt nicht mehr meine Freunde am Ende und das wäre auch nicht. Nein, das ist schon, Freunde braucht man schon. Ich muss da wieder ein Bild. Das ist schon wahr. Ja. Beziehung aufbauen, nach Weihnachten und so. Aber jetzt sind wir schon Folge 6, oder? 5, 6? Das heißt, in 4 Folgen erzähle ich es jedem und mach die Scherz von mir. Du tust schon wieder auf der Mikrofon um, Biene, ich weiß es nicht. Ich versuche mich umzulagern. Soll ich dir extrem lockere Position. Soll ich dir die Anti-Dekubitus-Unterlage holen, damit die Umlagerung leichter geht? Mir ist was passiert. Ich war am Montag im Museumsquartier. Da hat der Verein Quintessenz eine Diskussion gehabt. Da ist es gegangen um Kfz 4.0, Terabyte statt Pferdestärke. Ja, und da ist eben darum gegangen, dass die Autos alle mittlerweile schon relativ große Konvolute an Daten versenden. Und das ist jetzt der Trend. Der geht jetzt von der Oberklasse zur Mittelklasse und ein neues Gesetz gibt es da. E-Call heißt das. Und das ist ein System, das wird bis 2018 implementiert in die Autos. Und das ist ein schlafendes System und kann aber nicht deaktiviert werden. Und sobald du einen Crash machst, dann werden diese Daten übertragen, den Standort und so weiter, damit da relativ schnell jemand eingreifen kann. Der Nachteil ist aber, dass sogenannte Third Parties mit eingebaut sind, Third Party Clients. Und die Moment, darf ich ganz kurz dazwischen fahren? Das ist praktisch eine Blackbox, die ausgelesen werden kann vom Staat, Vaterstaat oder was? Nein. Das ist was für Daten sind das? Naja, wo du dich befindest, wie schnell du bist, vielleicht was du für Musik hörst, das sind die angesprochenen Third-Party-Clients, man die kennen. Musik hörst, wofür? Ja, sicher, natürlich, weil zum Beispiel bei Motorhead machst du wesentlich eher Unfälle als bei. Dann Beschleunigung, Bremsen, Celine Dion. Sie können natürlich sagen, wenn du jetzt, sie können spezifische Tipps geben und sagen, okay, ja, du musst jetzt dort zur Werkstatt fahren und brauchst speziell das und das. Der große Nachteil ist natürlich, dass wenn man es gesetzlich blöd durchzieht, dass die freien Werkstätten alle durch den Finger schauen, weil die das teilweise gar nicht auslesen können, weil die Daten wahrscheinlich, also relativ sicher sogar, auf die Server für die Autofirmen sind, für die Werkstätten. Ja. Ne? Aber ich persönlich habe mich dabei erwischt, also ich bin eigentlich voll dafür, dass es gemacht wird. Ja. Also wenn es nach mir ginge, ich würd mit Geolokation die Orten und schauen, ob es so schnell fahren dürfen, wie es tun. Und wenn nicht, dann sollten es runtergeregelt werden. Das wäre so meine Auffassung. Echt runtergeregelt? Ich würde einfach so direkt vom Konto Geld abziehen. Strafen, ja. Naja, nein, das will ich aber merkt, darf ich noch mal ganz kurz Meta werden? Merkt ihr, wir waren vorher total lächerlich und jetzt auf einmal voll ernst, wir reden über Datenschutz in unserer modernen Welt. Das meine ich mit roter Faden. Aber ich bin voll bei dir, Tom. Auf der einen Seite, in meinem Herzen schlagen zwei Brüste. Auf der einen in meinem Herzen auch, aber ich weiß es nicht, was in deinem Herzen los ist. In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Entschuldigung. Nein, auf der einen Seite, ja, jetzt komm, lass uns das einfach so tun. Ich hätte gerne eine grafische Darstellung. Okay, ja. Auf der einen Seite bocke ich das auch nicht, diese ganzen Datenschutzverletzungen, weil ich finde, ich habe einfach mehr Recht auf meine Privatsphäre und jeder Mensch sollte das haben. Und dann auf der anderen Seite denke ich mir, wie kommen denn Autofahrer auf die Idee, dass sie das Recht haben, 90% von der Stadt einfach so zu benutzen? Ja, aber ohne weil dafür sie können, zu zahlen. Weil sie nur, nein, die machen nur Dreck und bringen Menschen und Kinder um. Ich meine, das Element, was am meisten Kinder umbringt, ist keine Krankheit. Das ist, also in Österreich, das ist kein Krieg, das sind Autos. Autos töten ja, Kinder. Ja, ganz, ja. Und sich ist schon alles ein. Gegend. Und warum? Weißt, nein, Moment. Aber Hans, überlege mal. Nein. Das sind nämlich nicht die armen Menschen, die von Schwächert nach Dullen fahren müssen, weil sie um 4 in der Früh zum Arbeiten anfangen. Das sind alles Menschen, die wohnen im 18. und arbeiten im 9. und sind einfach zu faul, als dass sie in 44 einsteigen. Ja, aber. Vielleicht wollen sie krank werden. Vielleicht möchten sie nicht krank werden. Ist doch lächerlich. Ja, gerade dann sollten sie mit der U6 fahren einmal. Ja, weil dann wären sie wirklich. Zur Abhärtung oder was? Zur Abhärtung, ja. Klar, ja, aber, bitte. Man. Ich denke mal, es gibt. Schau mal, ich stelle mir jetzt so jemanden vor, der sonst nicht viel hat im Leben, was so wie ich. Dann steigt er halt einmal in der Woche, fahre ich halt statt einen angeschriebenen 60er, 180 und dann was, dann ist das in Ordnung. Nein, wenn ich halt da gemaßregelt werde, was glaubst du, was ich dann tun will? Dann würde ich sicher ärgere Sachen tun. Ja, was? Deswegen dürfen wir die A-Sache machen lassen, sollen wir die A-Sache machen lassen dürfen? Weil du sonst was Schlimmeres machst, das geht ja nicht. Das war ein Scherz. Also, ja, ist okay, das war ein Scherz. Der war übrigens ausgezeichnet. Ja, fast so gut wie mit meinen zwei Brüste. Aber. Es geht halt sehr viel um Geld. Ne? Es gibt zum Beispiel die Unica, die hat die letzten Jahre schon diesen Big Brother Award gekriegt, wegen, die haben einen Telematik-Tarif und einen GPS-Tarif. Ne? Echt? Das heißt, du kannst praktisch bei denen, du kannst es implementieren lassen. Ins Auto? Ins Auto, genau. Und wenn du dich gut verhältst, dann kriegst du einen günstigeren Tarif. Ne? Dann gibt es noch einen kommerziellen Unternehmer, für die ist es auch sehr, sehr wichtig, interessant, ne? Weil Leute, die ja Geld haben, haben ein Auto. Also umgekehrt, ja. Und Behörden natürlich auch, wobei bei Behörden finde ich es eigentlich ganz lässig, ja. Ja, dass die da wirklich gut zugreifen können, ne? Ich würde gerne auf die Behörden zugreifen können, ganz ehrlich. Ich bin nicht der Meinung, dass die Behörden zugreifen sollen. In irgendeinem Staat? Naja, wenn jeder permanent einfach zugreifen kann darauf, wo ich unterwegs bin. Ja, entweder alle oder keiner. Ich meine, dass jetzt nur die geheime Staatspolizei da irgendwie anschauen darf, wenn du möchtest, die geheime Staatspolizei anschauen. In irgendeinem Land, ich glaube in Island ist da, so darf... Nein, du weißt sogar, was ich sage? Ich weiß, was du sagen willst. Okay, ich sag's jetzt und dann. Es ist Liebe und ich weiß, welche Brüste in deinem Herz schlagen. Es ist ein Titus sein. Also es gibt ein Land. Brust und deine Hand, sie ist große Liebe, glaube ich. Da darf sich der Staat vom Bürger nur die Informationen holen, ein zweites Mal holen, die er sich noch nie geholt hat. Meintest du das? Ja. Okay. Also Biene ist doch kein Lieber. Datensparsamkeit ist auch ganz groß zu schreiben. Da haben es der ÖMTC hat eine Umfrage gemacht und die haben gesagt, ja, es sollte halt, die Mehrheit findet gut, dass man alles abdrehen sollen kann. Okay. Also das ist denen wichtig. Technische Daten übers Auto übertragen, das ist für 50% okay. Informationen, was für Musik der Autofahrer hört oder Apps im Hintergrund laufen, 75% nein. Geschwindigkeitsdaten. Wer ist dafür? Ich wollte gerade sagen, wer sind diese 25%? Ja. Naja, vielleicht glauben sie, dass die Behörden schlechte Musik hören und kennen so mit dem Musikgeschmack. Na, okay, naja, vielleicht kriegen sie dann super Vorschläge, weil sie nicht wissen, was sie hören sollen, weil sie eh keine Zeit haben, sich da zu informieren. Und Geschwindigkeitsdaten. Daten wollen sie überhaupt nicht hergeben, fast alle ja, nein. Natürlich. Außer bei einer Panne, dann schauen die Mehrheit, ja. Da muss schnell der ÖAMTT kommen und mich abschleppen, damit ich nicht weit fahren kann mit meinem Auto. Können Sie mich verstehen, soll ich noch eine Münze einwerfen? Oh, es tut mir leid. Ja, aber das ist kein Thema für den Hansi. Na, wieso redest du nur die ganze Zeit in der dritten Person über die? Du bist ich, ja oft, ja, ich weiß eh. Keine Ahnung, warum der Hansi das macht. Warum macht er das? Vielleicht von meinen Schülern, ja? Übermorgen ist Feuerwehrball, leider. Das Feuerwehrball wo? Freiwillige? Feuerwehrball. Bist du bei der Freiwilligen Feuerwehr? Nein. Bei der Unfreiwilligen Feuerwehr? Nein. Bist du Feuerwehrfrau? Nein. Bist du Brandstifterin? Nein. Bist du eingeladen? Mittel. In Wien oder in... In der Peripherie. In der Peripherie? Jetzt im ruralen Gebiet von Wien? Nein. Im ruralen Gebiet der Steiermark. Na schau. Ja, und das wird sehr schön. Drauf gekommen bin. Das wird sehr schön, glaube ich. Aber meine ganze Familie geht dorthin. Es ist in einem Gasthaus. Und ich sage einmal, dass dort so an die 150 bis 200 Leute nur sind. Schön wird's. Das wird schön, ja. Kannst du tanzen? Ja, ich kann tanzen. Na schau. Mit Bruder und Onkel kann ich tanzen. Bekannte von mir geht. Papa vielleicht auch. Ja. Der Bekannte von mir geht zum Ball der Gewichtheber. Weil sie sich einen Muskelmann aufreißen will. Nein, die ist eingeladen worden. Aber sie ist auf der Suche nach Männern und hat gestern von ihren ganzen Tinder-Abenteuer erzählt, aber sehr, sehr enttäuschend. Sie hat erzählt, dass sie hat sich getroffen und dann hat sie die ins Wochenende verabschiedet, Skifahren, und dann hat sie mir aber in einem Lokal in Wern getroffen mit einer Blondine. Und sie hat aber dann gemeint, ja, mit der Blondine habe ich mich super verstanden. Ja, bei uns hat es einen Sportlerball gegeben. Warum muss man liegen, frage ich mich. Das ist mir immer wieder Rätsel. Kann ich einfach sagen, du, es hat nicht gefunkt. Na, vielleicht wollte er sich das Eisen im Feuer halten, das Feuer im Eisen halten. Das Eisen die Herzen in der Brust. Okay, ich weiß jetzt schon, wie die Sendung heißen wird. Es ist nur ein Buchstabe. Zwei Brüste in meinem. Nein, das geht nicht. Das Konzept nicht? Ist, dass nur ein Wort ein Sendungstitel ist. Echt? Mhm. Das ist unser Konzept, haben Sie. Ich bin nachher AG. Herzbrust, Brustherzen. Art Director. Du bist der Art Director. Okay, na gut, dann machen wir das, was du. Hat neulich ein Bekannter gesagt, unser AD wird gekündigt. Ich hab mir gedacht, was für ein Adi. Ich hab mich irgendwie schlecht. Kann das sein? Ja. Hast du leiser dran? Ja. Ich hab mich schlecht. Hallo? Ich weiß nicht, was das Problem ist. Du bist. Magst mir ein bisschen lauter dran? Gut. Ich schneide das dann aus, also fangen wir von vorne an. Es gibt natürlich auch Vorteile. Warnsysteme bei Staus, Sicherheitsfeatures, Rettungszugriff in der halben Zeit angeblich. Moment. Sicherheitsfeatures? Naja, ich könnte mir vorstellen, das Auto sieht das vordere Auto oder nimmt es wahr, so wie Kit. Aha. Und kann dann dementsprechend, so wie das bei Mercedes-Benz schon reagieren. Hol mich heraus, Kumpel. Genau, oder es wird einfach langsamer. Okay, wäre eine Möglichkeit, ja, stimmt. Aber es ist nicht so Heavy Metal wie das, was die Biene und ich gesagt und wahrscheinlich wird es halt so werden wie bei Smartphones, dass du halt, die sagen halt, okay, du kriegst ein Bundle und mit dem Bundle eine Bündelung verschiedener Features. Ich habe jetzt einfach ein Bundle gedacht, das ist eine Schnur. Ja, ich habe auch gedacht. Nö. Nimm das Bundle so, aus dich hoch. Wie geht das weiter? Alasa ist nicht gesund. Du bist schon wieder so laut. Alasa ist Ärger als Rotzen fressen, so heißt das. Ich habe mal einen Mitbewohner gehabt, der hat immer, also bevor er einzogen ist, der war sich vorstellen bei uns in der WG, hat dann so eine halbe Stunde mit uns geredet und dann hat er gesagt, spürt sich gut an. Und da hätte man schon wissen sollen. Ist kein guter Plan. Lieber nicht, ne? Wieso? Ja, spürst du da nichts? Spürt sich gut an. Leider weil er halt irgendwie so einen komischen Spruch sagt. Echt? Nein, und es war dann so, dass er sich bei der Party, bevor er einzogen ist, war er schon eingeladen. Ja. Weil wir so eine Ausweihungsparty gemacht haben für die andere Mitbewohnerin. Aha. Und dann hat er eigentlich alle anwesenden Frauen einmal anbraten hintereinander. Drei noch, oder was? Drei noch. Dann wurde er von Wie, hat das charmant gemacht? Oder hat Nö, das, mittelmäßig. Okay. Und er hat dann, irgendwie sind wir am nächsten Tag nach der Party halt alle Mädels zusammengesessen. Mhm. Und nacheinander hat er mir SMS geschrieben, kannst du mir von der die Nummer geben? Kannst du mir von der die Nummer geben? Und wir sind alle zusammengesessen. Das ist ein bisschen blöd. Das war taktisch nicht so klug von ihm. Nein. Ja, er hat es versucht. Habt ihr zu dem Zeitpunkt schon zugesagt gehabt? Ja. Ach du Scheiße. Mhm. Naja, wie du das gesagt hast mit dem Spüren, ich meine, es gibt ja Leute, die sind eher audiomäßig, visuell und dazwischen das. Was, taktil oder was? Taktil? Ja. Nein, nicht taktil. So Kines, so Aura. Aura? Aura. Da ist einmal wer zu mir gekommen und hat gesagt, deine Aura ist rot und macht mir wurscht. Vielleicht meint, deine Augen sind rot auf dem Foto. Nein, so eine kleine verkleidete Frau. Wie verkleidet? Auf der Straße, sie wollte dann irgendwie was. Hat sie einen Hut gehabt? Über meine Aura erzählen. Ah, okay, ja, eine Handleserin. So eine Wahrsagerin. Tücher hat sie angehabt. Hat sie eine umgewickelt gehabt. Ah, alles klar. Ja. Kann man schon gut vorstellen. Ich glaube, wenn man richtig aufgemacht ist, dann wird man gar nicht so schnell so schroff abgelehnt. Kommt drauf an, wie die Leute so drauf sind. Mhm. Wenn mir einer anredet und sagt, Entschuldigung, dann gehe ich gleich weiter, weil ich weiß sowieso, da geht es nur um Geld. Ja, mir hat jetzt wer angeredet, der hat gesagt, du siehst sehr intellektuell aus, du liest sicher gerne. Und dann habe ich gedacht, an was hast du das jetzt festgestellt? Weil du eine Brille hast. Ne, und das geht gar nicht, finde ich. Was? Nicht nur, weil ich Brille habe, aber wenn man... Du schaust intellektuell aus. Intellektuell ist einfach zu blöd für Linsen, gell? Aber wie war das auf der Straße? Oder? Auf der Straße angeredet, ja. Seit ich in Wien wohne, du musst vermeiden, dass die Katze mit ihrem Kopf gegen dein Mikrofon duscht. Sie will nur mitreden. Ja. Vielleicht war das ein sogenannter Pickup-Artist. Genau, stimmt. Seit ich in Wien wohne, werde ich öfters angesprochen auf der Straße, ist mir vorher nie passiert. Ja, im Bahnhofsbereich musst du nicht unbedingt der Pickup-Artist sein, das kann auch andere Gründe haben. Ich bin du wohnst am Westbahnhof, also das ist jetzt nicht so. Ich wohne am Du subst die. Entschuldigung, nein, soll ich das ausschneiden, dass du am Westbahnhof? Ja. Okay. Erinnerst du mich dran? Hast du Angst vor Groupies oder was? Ja, die stehen was ist so schon. Stalkers. Da ist eh schon so viel los am Westbahnhof. Ja, stimmt schon. Die Westbahn fährt jetzt übrigens, Themensprung, die Westbahn fährt bis... Ich schön, die fahren... Wie, jetzt kriegst du nicht mehr zusammen. Von Salzburg fahren die vom Bahnhof, also vom Flughafen, oder? Wie war das? Nein. Ah ja, nein, das ist die ÖBB, die ÖBB fährt bis zum Flughafen, schwächert. Ach so, immer auf die Westbahn. Das haben uns nämlich die Salzburger gesagt, wir wollen auf Salzburg Skifahren und da haben sie uns das erzählt. Im Jahr 2016. Dass die Bahn geht. Haben wir eine direkte Verbindung von Salzburg zum Flughafen Wien. Mhm. Man glaubt, das kommt. Wir sind wirklich ganz vorne. Mhm. Österreich. Naja. Wart ihr schon mal Eisstock schießen? Das hat mir echt gefallen, das Eisstock schießen. Ja. Das ist bei uns immer eine große Tradition. Wie heißt denn das bei euch? Heißt das bei euch auch das Hasal vorne? Das Hasal, was man treffen muss? Die Tauben. Ah, die Tauben. Wir haben's, bei uns war es Haserl. Daumen heißt das. Ich weiß gar nicht, wie das bei uns heißt. Buck heißt das bei euch. Nein, glaube ich nicht. Folgt mir jetzt nicht ein. Ich weiß aber nicht, wie das Leo bei uns daheim heißt. Das ist Leo? Weißt du, was das Leo ist? Das ist am Oja, das im Leo, im Bereich. Ja, genau. Ich weiß sogar, wo der Begriff herkommt. Ja, du darfst es dir noch nicht erzählen. Kannst du mir mal erklären, was ein Leo ist? Wenn du Fange spielst als Kind, gell? Mhm. Und in Wien halt auch, und Burgenland, der ganze Nordosten Österreichs. Du spielst Fangen und da gibt es dann immer einen Ort, wo du nicht gefangen werden kannst, wo du sicher bist. Safe also Space. Safe Zone. Safe Zone, genau. Und das heißt Leo. Und das gibt es bei uns in Kärnten auch. Ich weiß, ich habe mit dem gespielt. Gell? Ich habe das meine Schwestern gefragt, die haben auch damit gespielt. Die wissen, was es ist, wissen nicht, wie es heißt. Gleiches, meine Eltern, wir haben es vergessen. Bei uns war das nur so, wenn man, warte mal, wenn wir Verstecken gespielt haben oder Raiwan Gendarm dort, wo der Gendarm eingeschaut hat, oder der beim Verstecken spielen hat, der eingeschaut hat, der hat ja immer gesagt, vorder meiner, hinter meiner, links, rechts, geht's nichts, ober meiner, unter meiner, sehe ich nichts, her nichts, riech nichts und ich spüre nichts, bla bla bla. Und ist das detailliert von Arik Brauer? Ja, genau. Ah, okay. Und das war sozusagen die Safe Zone. Weil es ist dort nicht, ist es nicht bei Zimmerkugelkabinett ja, hinterm Frühstückstapet. Nein. Ja, da hat man ja am Ende hinkommen müssen. Ja, schon, aber ja, es war so ähnlich halt, weil bei Raiwan Gendarm Die Wiener spielen das Donnerwetter Blitz. Okay. Ja. Nein, Zimmerkugelkabinett. Hinterm Frühstückstapet. Hinterm Ofen steht er. Hinterm Ofen, ja, nicht am Frühstückstapet. Ja. Gottes Name, man weiß es nicht. Ja, also das war, wenn er das Dings aufgesagt hat, dann war er in der Safe Zone, oder was? Nein, der Polizist bei Raiwan Gendarm. Also der Gendarm. Der Gendarm hat eingeschaut und dort, wo der eingeschaut hat, haben alle Räuber dann hin müssen. Aha. Damit sie das Spiel sozusagen gewonnen haben. Ja. Und von dem her war es die Safe Zone. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt. Naja, vielleicht kennt man da unsere Hörer und Hörerinnen fragen. Ja, genau, die werte Hörerschaft. Auf Facebook posten, wie das bei Ihnen geheißen hat. Du musst einen Tonic Water aus dem Kühlschrank holen. Unten rechts. Ich würde total gerne Rülpsen kennen gerade. Wieso nicht? Nein, ich kann. Achso, was heißt wieso nicht? Du würdest es gerne kennen. Ich würde es gerne kennen. Ich kann nicht rülpsen. Das ist mein Problem. Wie, du kannst nicht rülpsen, dass du nie grübst? Ich habe zweimal in meinem Leben grübst. Du hast heute gerade grübst. Du bist da gesessen, hast grübst und hast gesagt, Entschuldigung, will ich mal das ein? Das bitte ein. Nicht jetzt während der Sendung, aber davor. Nein, ich kann nicht rülpsen. Ich würde es gerne kennen, es kommt nicht auf. Zweimal in meinem Leben grübst und es war beide Male in den Grazer Verkehrsbetrieben. Einmal bin ich jedes Mal hingelaufen zum Bus. Das ist schon mal so geil. Und du lässt ihn schwarzest voll um. Und dann circa sowas. Ich bin mit einer Freundin zum Bus gelaufen. Das ist so ein kleiner Bus, der fährt durch die Innenstadt Graz. Und ich bin dort eingestiegen. Ja. Hab mich ganz hinten eingesetzt und vor lauter Kichern. Vor lauter Kichern und vor lauter ja, Lachen und Rennen. Es ist sehr angenehm. Frucado da Erdig. Das hat so was Madman-mäßiges. Hab ich hinten in der letzten. Letzten Bank einfach einmal gerülpst, so dass sich auch der Busfahrer umgedreht hat. Um zu schauen, was da los ist. Geil. Das war mein erstes Mal rülpsen. Und das zweite Mal war, ich bin zur BIM gerannt und bin am Hauptplatz gerade noch eingesprungen und bin da die zwei Stufen aufgekopst und habe zur Begrüßung mal alle lautstark angerülpst in der BIM. Hab dann einen Lachanfall gekriegt und deswegen wünsche ich mir, dass ich rülpsen kann. Und vor allem meinen Namen rülpsen kann. Ja, so wie in der Fanta-Werbung. Das wäre so schön. Oder wie Bud Spencer und Terence Hill immer so, ui. Ja, ich würde so haben. Gern so richtig. Und als dann Kinder macht man sowas eh dauernd, oder? Ich kann auch nicht pfeifen und nicht rülpsen. Und sowieso ist mein Körper. Hauptsache furzen geht. Das kann ich. kannst du das bitte ausschneiden? Ich habe jetzt dann beschlossen, wenn wir da mal kurz über das reden können. Ich habe jetzt dann, nachdem das beim letzten Mal schon so war, habe ich beschlossen, wenn Rassismen drinnen bleiben, dann bleiben wir alle anderen Sachen drinnen. Meine Mama? Okay, ich sag's euch jetzt, wie es ist. Das ist ja nur, wenn ich Fleisch esse, glaube ich. Dann tust du schwasseln. Meine Mutter sagt immer, wenn es Arsch halt brummt, ist Herz halt gesund. Oh, das ist lieb. Der Dom muss uns noch was erzählen. Ja, erzähl uns einmal, Dom, warum heißt das Leo Leo? Ach so, ja, das war doch irgendein Kaiser oder ein König und ja, der Leopold hat angeordnet, dass in einem bestimmten Bereich, nein, das stimmt nicht, das ist ein anderer gewesen. Ich weiß zwar wer, aber ich sag das nicht. Okay, passt. Und der hat eben angeordnet, dass irgendwelche Personen in einem bestimmten Grundstückbereich nicht... Vielleicht hat es was mit einer Kirche zu tun. Der Gewalt zugefügt werden. Geheiligter Boden, Highlander. Oder was? Nein, was ist nicht? Ja, stimmt. Beim Kirchturm gibt es einen Leo, oder? Beim Stephansdom gibt es einen Leo. ein sicherer Ort oder geschützter Bereich, insbesondere auch beim Fangenspielen, benannt nach dem sogenannten Asylring, nämlich einer Eisenspule am Adlertor des Stephansdoms, die Leo genannt wird, da Leopold III. Sie als Zufluchtsstätte bestimmte. Dieser Leopold III., genannt der Heilige, der Milde oder der Fromme, geboren 1073 in Gaziantep oder in Melk, ist aus dem Haus der Babenberger. Ah, ja. Babenberger. Und ich sage ja, warum ich das weiß, weil ich es auf der BEDAG gelernt habe. Sowas lernt man auf der BEDAG. Jetzt gerade runtergelesen. Naja, ich habe es jetzt gerade runtergelesen, damit es so schön herkommt. Aber das war doch total cool, oder? Ich lese gerade ein Buch über die Habsburger. Und da gibt's ja, da hat es im 18. Jahrhundert den Witz gegeben, bei Leuten, die eine lange Schädelform haben, haben sie gesagt, entweder ist ein Erzherzog oder eine Zaungeburt. Aber das waren echte, manchmal, das waren die totalen Horrortypen. Ich bin jetzt gerade bei der Johanna der Wahnsinnigen und dem Maximilian, der eigentlich ein Blender war vor dem Herrn. Yeah. Und sein Papa war eigentlich so gierig und der hat immer nur Schmuck und so. Und die ehelichen Pflichten hat er vernachlässigt bis zum nur das Notwendigste. Das war Scheißzeit. Erstens einmal das. Ja, sowieso heißt Bitchin. Und zweitens, wenn du als Maler so ein Gemälde von jemandem gemalt hast, von König, Kaiser, bla bla bla, dann hast du die ja immer schöner malen müssen, weil sonst waren die ja bäs. Naja. Und dann warst du gleich mal einen Kopf kürzer. Ja, ja. Jetzt sind die auf diesen Gemälden eh schon schier. Die haben eine komische Nase, aber das ist ja wahrscheinlich in ihren Augen das ist ideal. Wie schier waren die in Wirklichkeit? Nein, ich glaube einfach. Das war einfach deren Ideal und die haben gesagt, ja, das ist so. Ich meine, schau da mal, das ändert sich ja doch immer wieder. Die Leute haben Perücken auf, ja, sind gepudert. Gibt schon ganz. Also haben die nicht alle die Bockennarben gehabt, die dann nicht dazu gemalt worden sind? Ja, weil genau. Weil sowieso alle bockennarbig waren. Ja, also sowas die Bocken, das ist ja eine Krankheit, über das rede ich immer wieder gern, weil das ist eine Krankheit, die es eigentlich nicht mehr gibt. Und zwar, weil wir Menschen impfen. Ja? Und das ist seit den ganzen Impfgegnern ein Stammbuch geschrieben. Die sollen sich dann ruhig gerne mal die Bilder von Bockennarben anschauen. Das gibt ja diesen amerikanischen Schauspieler, der so, das ist irgendwie sein Markenzeichen, dass er so ein bockennarbiges Gesicht hat. Anna hat zum Beispiel mitgespielt bei Miami Vice, der Typ mit Schnurrbart, Edward James Olmos. Okay. Und dann gibt es noch einen, der hat bei vielen Serien mitgespielt und der spielt da. Wie Edmund James Olmos. Olmos. Edmund. Du kannst ja auch Dallas. Showgirls, glaube ich, war ein anderer Schauspieler. Aber der ist auch sehr, sehr bekannt. Der hat bei Knight Rider hat er auch einmal mitgespielt. Er war immer der Böse eigentlich. Aha. Okay, oder Heinz Strunk hat so, glaube ich, Bockenabe. Ja, der hat aber Akne-Konglobate gehabt. So. Akne. Entschuldigung. Hat er immer gesagt, Eier, Akne. Schwitzen. Entschuldigung, ja. Es ist ein großartiges Buch, oder? Großartiges Hörbuch. Also von allen seinen Werken das bombastischste. Kann man jeden weiterempfehlen? Was für uns? Fleisch ist mein Gemüse. Okay. Und Fleckenteufel war nicht so gut. Fleckenteufel war okay. Hat großartig angefangen. Also so das, wie er da auf dem, muss ich nicht erzählen, aber war ganz cool. Irgendwas was sehr schwach war Zunge Europas und das Heinz Strunk in Afrika. Das habe ich ganz langsam. Ja, Zunge Europas habe ich nicht fertig gelesen, steht daheim im Bücherregal. Eben, ich sage ja. Und die haben noch immer den Fleckenteufel. Fleckdorf, den lese ich manchmal, wenn ich krank bin. Ich gebe ihn dann einmal zurück, damit müsst ihr jetzt leider leben. Nein, kriegst du wieder. Da gibt es ja Szene bei Fleisch ist mein Gemüse. Ja. Ich habe irgendwie vergessen, wie das war, aber ich habe es so super gefunden, wie ich es gehört habe. Ich habe mir das Hörbuch angehört. Ja, großartig. Genau, ich glaube, der Gurke, sie haben gerade die Band gemacht und er hat irgendeinen Blödsinn gemacht und er hat so gesagt, und der Mann musste sich seine ganze Konzentration und Selbstbeherrschung muss der aufbringen, damit er uns nicht alle einfach so in der Luft zerreißt. Oder? Das ist ganz super formuliert und ich habe die Formulierung irgendwie. Ist nicht mehr da, aber macht ja nichts. Ja, also ist schon cool. Ich bin der Gurki. Genau, und er hat das immer. Der hat immer angesagt, der hat die Band immer so angesagt. Jetzt wieder so viel Sophie machen. Better time. Better good time. Swing time is good time. Good time is better time. Boah, das ist schon sehr lang her, dass ich das gelesen habe. Ich habe das ja jahrelang, also ernsthaft jahrelang als Einschlaf Musik gehabt. Ja, sicher, sehr super sonor. Ne? Hey, der hat eine total schöne Stimme und ich habe das wirklich gehabt. So ein bisschen hektisch, oder? So richtig so Fleisch. Ich habe das Hörbuch nie gehört. Nee, der hat das sehr gut. Das. Sehr gut. Nein, ja. Biene, wir werden uns nachher kurz zusammensetzen und dann werden wir uns kurz zusammensetzen. Ja. Aber jedenfalls habe ich das wirklich, es waren ernsthaft jahrelang und ich habe jeden Abend zum Einschlafen dieses Hörbuch eingeschaltet. Super. Ich kann es fast auswendig. Ja. Und das heißt, er hat sehr, sehr viel gemacht. Er war ja auf Viva, war der Fleischmann. Fleischmann TV hat er gehabt, ja. Matt, Studio Braun. Studio Braun, ja. Irgendwas so, Terroranrufe. War Terroranrufe. Oh. Vor kurzem habt ihr gesehen, auf ORF3 habe ich mitten in der Nacht eingeschalten. Montevideo? Ja. Das war so toll, die Sendung und, mit dem Zuseher. Ja, und da, God, da schlägt mir 90er Jahre Herz ganz, ganz laut in meinen zwei Brüsten. Bin ich heimgekommen und das Tolle war, dass ich vorher mit jemandem drüber gesprochen habe. Ja. Und komm heim, schalt den Fernsehen und sehe gleich nach. Oliver! Ja, genau. Das war eine schöne Sendung. Und gleich nach, was war da vorher? Ich glaube, ich bin um Mitternacht oder so heimgekommen. Nein, ich bin um Mitternacht heimgekommen und dann ist gerade der, wie heißt dann? Foucade oder Eierlikör, glaube ich. Der Fettberg. Ja, der Fettberg, genau. Und habe ich nie gesehen. Und gleich danach ist gestanden auf meinem Fernseher, ist ja so ein modernes Gerät, ist gestanden, es kommt Montevideo und ich mache, wie toll ist das, gerade erst davon gesprochen. Und ich habe dann versucht, wach zu bleiben. Ich habe es wirklich geschafft und es war wunderbar. Ja. Ich habe damals als Kind mich nämlich in den Heipel verliebt. Ja, der war aber sehr toll. Als Mülltonne sozusagen. Ja, Tonne, ja. Und ich habe Herrn Ralf, also das war für mich das war schon sehr schön. Ich habe den Mann gesehen, die Figur, sagen wir mal so, und ich habe dann als 10-Jähriger, wie alt war man, wie ich Montevideo nicht verstanden habe. Circa so, aber ich habe sofort gerissen, worum es bei einer ORF-Pragmatisierung eigentlich geht. Sofort habe ich gewusst, was der Mensch darstellen soll. Ja, wer diesen Hausmeistermantel gehabt hat, ja, wie eine Instanz, ne, der zum Gebäude praktisch dazu kommt. Dann hat immer die ganzen Leute beurteilt und so. Ja, ja. Das war mal nicht so schlecht. Habt ihr zufällig die Folge gesehen, wo der einzige Zuschauer, also wo der Zuschauer gesagt hat, ich bin der Mani, ich bin gerade momentan arbeitslos, vielleicht auf diesem Wege kann ich mich da empfehlen für eine Arbeit. Nein. Aber es hat immer so einen Keyboard-Player gegeben. So den einen Herrn Sommer. Genau, ja. Man kann ja dieses Montevideo, kann man sich auf die Link auf den Server teilweise. Echt? Kann man sich runterladen, ja. Downloaden. Echt? Okay, nicht schlecht. Nein, ich bin mich sehr gefreut, dass das halt... Ist das legal? Nein, der ORF gibt ja nichts her. Aber die sind ja so dumm, was die an Eigenproduktionen haben, wenn die halbwegs Netflix-mäßiges Programm machen, was die Geld verdienen könnten. Alles! Stell dir vor! Ich meine, die haben ja... Wir müssen das vermarkten. Gar nicht. Einfach nur gratis in die ewige Mediathek stellen oder was? Dann kannst du wohl Geld dafür verlangen. Kannst du für jeden Scheiß schon Geld verlangen, außer für Journalismus. Das funktioniert zum Glück nicht. Da ärgern sie sich eh. Das finde ich ziemlich lustig. Da habe ich jetzt irgendjemand hat jetzt einen bösen Artikel geschrieben, wie gemein die Kinder von heute, also die Jugendlichen, gell, die ist bereit für Netflix zu zahlen, aber sie ist nicht bereit für anständigen Journalismus zu zahlen. Eine Frechheit ist das. Eine Frechheit. Und dann habe ich mir halt auch gedacht, naja, wenn das Produkt nicht geht, gell, das ist ja die oberste Regel des Kommunismus, sage ich schon, des Kapitalismus. Wenn keine Nachfrage nach deinem Produkt ist, kannst du nichts verlangen. Ja. Es ist halt, die Medien und die Versagen, der Journalismus versagt schon seit 20 Jahren. Insofern sollen sie die Suppe ruhig auslöffeln. Die Sendung. Es ist also ein Thema, wo man denkt, ich muss keine Meinung dazu haben. Was zum Journalismus? Weil es das Problem ohne mich auch gibt, ohne dass ich eine Lösung brauche. Es ist immer so, immer wenn ich mit Leuten zum Reden anfange, dann merke ich bei bestimmten Themen, das muss jetzt auf eine Lösung hinauslaufen und ich denke mir, es gibt aber keine Lösung. Oder ich bin nicht neugierig, ich bin nicht scharf auf eine Lösung. Ja, das stimmt schon. Ist mir das meistens so egal. So eine Wurstigkeitstheorie dann eigentlich. Ja, genau. Ja, aber so geht es mir inzwischen mit der ganzen Politik allgemein. Also, das ist das. Hast du keine Meinung zur Bundespräsidenten? Ich hab Binnenwahl. Ja, wer ist denn das eigentlich, die Frau Gries? Habe ich noch nie gehört, nie gesehen. Nein, jetzt erzähl mir nichts, bitte. Das war die Hypo-Botschafterin. Jetzt hat sie aber Riech-Speech, ne? Nein, ist die Hypo-Gutachterin. Ah, ja, stimmt, das habe ich erklärt, ja. Genau. Aha. Die hat halt gesagt, ja, bei der Hypo ist ziemlich viel Scheiße passiert. Und die neueste Erkenntnis. Naja, weiß es nicht. Apropos, Hypo, der Heider hat ja angeblich auch Fahrzeugdaten in seinem Turan. Phaeton. Dem Phaeton. Ja, da ist dann extra ein VW-Mann gekommen und hat dann die Daten eingepackt und mitgenommen wahrscheinlich. Ja. Ich habe bei der Radio-Feature gehört über Zwangsstörungen. Mhm. Boah. Oh, gell. Ich das ist nicht so lustig. Eine. Ein bisschen, also ganz leicht. Kann man das haben? Kann man leichte Zwangsstörungen haben? Naja, ich glaube, das wird dann mit der Zeit immer schlimmer. Zum Beispiel, da war... Ja, geh auf, bitte. Name wurde nicht genannt oder verändert. Eine Studentin, Medizinstudentin, die hat also eine Autopsie gemacht. Aha. Also keine echte, sondern im Rahmen des Studiums. Ein Schweinefuß oder was? Da hat sie sich reingeschnitten, den Finger. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann ist ja die Idee gekommen, ja, also wenn der jetzt AIDS hat, dann habe ich es auch. Aha. Und das war irgendwie... Der ausschlaggebende Trigger und dann ist es immer schlimmer geworden. Ja. So, das ist dann dahin gegangen, dass es nicht einmal mehr Wechselgeld schon Probleme gehabt hat. Und naja, ich habe eine Bekannte, die schaut ja halt immer wegen einem Ofen, wenn es geht. Ja, ich habe da eigentlich nie so Angst. Ich habe einmal genau am frühen Nachmittag das Haus verlassen und habe das Gasauftrag gehabt und es war eine kleine Flamme, ist weiter gerannt. Und wie ich nach Hause gekommen bin, habe ich mir gedacht: Ach du Scheiße. Was das jetzt wieder kostet. Aber es ist mir nicht in den Sinn gekommen, dass ich Abbrenner kennt oder was so. Ist, nein, es ist so, ich hab ja ernsthaft Probleme so mit Ofen und Haustür zugesperrt und so. Hm. Aber das eigentliche Problem ist jetzt nicht materieller Schaden, weil das ist mir wurscht, ich bin eigentlich recht gut versichert. Zum Glück weiß keiner, wo ich wohne. Aber wo es mir schaut, wo es mir echt lädt. Die Kotz vielleicht. Die Kotz, genau, die rennt ja. Nämlich wirklich aus. Es gibt so für die Feuerwehr. Was? So ein Pickel. Was heißt das? Wenn es brennt. Ich habe eine Katze im Haus. Steht dann oben auf dem Pickel vorne, da ist eine Katz, dann wissen sie, müssen die Katz retten. Die daten echt die Katz retten? Mhm. War so geil, das sind echte Helden, die Feuerwerker. Ja. Ich stelle mir das gerade so vor, du hast dann Rauch und dann springt er aus dem Fenster mit der Katz in der Hand. Genau, ja. Naja, ich finde, so Handwaschen, Türklinken und Lichtschalter putzen ist schon ein Hobby von mir. Man kann ja unterscheiden zwischen Gedanken und Handlungen. Und zuerst hast du mal den Gedanken. Ne? Ja. Und Kontrollzwang. Na Katze. Ich habe mal eine Vorlesung besucht auf der Uni in Graz, auf der Psychiatrie. Und da hat ein Professor Menschen mitgebracht mit Zwangsstörungen. Oh. Und die haben dann erzählt davon. Und also das ist echt keine Gaude, so einen Waschzwang zu haben zum Beispiel. Und halt auf jeden Fall. Überall Bakterien zu sehen. Ah, das ist, wenn's und das siehst, fängt ne? Halt klar an und dann kannst du halt wirklich gar nichts mehr angreifen. Und das ist schon relativ unlustig. Ja, weil dann kannst du nicht mehr viel machen. Also ja. Man von Haus verlassen und da kriegst du fast Depressionen, woanders aufs ne? WC gehen. Ah, ja, stimmt. Das ist ja sowas. Fängt halt an und dann wird ja immer ärger. Ja, magisches da muss man Denken. Schon ein bisschen aufpassen. Zählzwang. Es gibt Leute, die müssen nur zählen. Alles, was. Die können sich auf nichts konzentrieren, weil sie zählen müssen. Ja. Ordnungszwang. Naja, gut, Ordnungszwang. Sammelzwang. Meine Eltern schmeißen auch nichts weg. Die sammeln. Ja. Die schmeißen fast nichts weg. Aber ich glaube, das liegt ja an der Generation. Aber sammeln müssen, das finde ich auch furchtbar. Da findest du nichts mehr. Kannst nichts mehr wegschmeißen. Nein, wenn du das schön sortiert hast. Nein, von aber A bis Z. Mit dem Sammeln, ich meine, du musst ja auch sagen. Das ist der Müll von 75, 76, fein geordnet. Der Restmüll ist unten im Keller. Ich tue mir schon schwer, Sachen wegzuschmeißen, denen ich noch irgendwie einen Nutzen zuordnen kann. Also zum Beispiel Schachteln, gell? Schachteln würde ich, echt gern aufhalten. Ja. Wenn sie du machst Verpackungen, weil man es nur braucht. Ja, halt nein, ich meine jetzt zum Beispiel Schuhschachteln oder sowas. Also jetzt nicht. Einfach irgendwie so komische, so was, keine Ahnung. Halloumi-Schachteln nicht, nein. Aber wenn ich jetzt eine gute Schuhschachtel habe, ich sehe das auch ein bisschen von meinem von was ist eine gute Schuhschachtel? Die zum Beispiel da. Die mein Dulcinea eingebunden hat mit Masking-Tape. Und was für Schuhe waren? Das waren sehr teure Stiefel, glaube ich. Ich habe sie nicht gekauft und gezahlt. Das geht's ja nicht. Aber das ist einfach eine Schachtel, die ich jetzt sozusagen als Couchtisch verwende. Da ist kein Couchtisch, oder? Sich über sich in einfach. Nein, du siehst du die Schachtel nicht. Du siehst nur die Schachtel, Schachtel, wo die rote Mappe drauf ist. Ist in der Schachtel ist die Schachtel halt. Und ist in nein, Tisch, die Schachtel, ist die Schachtel selber ist ja nicht wirklich wichtig, aber die Schachtel steht super gut auf meiner Couch drauf, weil ich keinen Couchtisch habe. Als Kind habe ich Schuhschachteln von Reebok sehr gemocht. Ah, wegen dem England-Fahren. Nein, was? Wegen Nachricht von Sam, der hatte sowas auch im Film. Ghost? Die Schuhschachtel mit seinen persönlichen Dingen drinnen. Aha. Ich habe zu Hause eine Adidas-Schuhschachtel mit persönlichen Dingen drinnen. Das wäre mir echt schwerfällen, die wegzuwerfen. Vielleicht fotografiere ich es und heb's auf. Ich habe eine Schuhschachtel mit, warum willst du denn wegschmeißen? Dingen von meinem ersten Freund. Wie persönliche Gegenstände, USB-Stick? Nein, damals hat es noch keine USB-Sticks gegeben. Nein, doch hat es wahrscheinlich schon, war das. Nicht von meinem ersten Freund, aber von dem ersten, der halt besonders wichtig war. Und da habe ich alle unsere E-Mails drinnen. Das, also als Ausdruck. Und alle Geschenke von ihm und Fotos von ihm. Oh, und das schön. War der einzige Mann, der hat sich so eine Schachtel verdient. Mit so Sachen drinnen von ihrem. Friedhof der Kuscheltiere. Es ist circa so. Und weil es halt, das hat damals geholfen, halt das alles wegzurahmen. Und ich schaue ganz gerne ein in die Schachtel. Ich glaube, das kann man gut machen, wenn man alt ist. Sie steht so auf meinem Kastel oben. Und alle heiligen Zeiten schaue ich mal rein, denke mal. Ja, ja, aber das sind jetzt an persönliche Erinnerungen, die du an diese Schachtel hast. Aber ich meine jetzt, ich kann mit Schachteln teilweise schon was anfangen, deswegen tut mir schwer, sie wegzuschmeißen. Ja. Aber jetzt sind so Müll schmeiße ich weg, das ist schon klar. Ja, ja. Ja, ich bin ja kein Horder. Ich schmeiße eigentlich auch alles ziemlich schnell weg. Also nein, im Gegenteil, ich muss mir immer aufpassen, dass ich nicht zu schnell Sachen wegschmeiße. Nein, ich bin so eine Vielzeugfrau einfach. Ich habe Spielzeug, Vielzeug. Vielzeugfrau. Ich habe aber auch, wie ich einmal umgezogen bin, meinen vorvorletzten Umzug, habe ich radikal alles, was ich nicht brauche, entfernt. Also da bin ich echt... Habe ich auch gedacht, dass ich das gemacht habe. Trotzdem. Nein, du hast das nicht gemacht, Biene. Ich bin mit dir umgezogen. Ich habe gedacht, ich habe es gemacht. Ich habe es nicht gemacht, bin ich dann draufgekommen. Haben wir nicht alte Zeitungen aufgetragen? Die wir jetzt brauchen, weil sonst hätten wir keinen Sponsor für diesen Podcast. Ja, für diesen Podcast. Eier-Podcast. Trink lieber nur Fraugengold und reg dich nicht so auf, Biene. Ja, aber echt, das ist Tonikum. Du bist ja voll hysterisch, Biene. Ich erzähle euch nachher was über hysterisch. Echt, erzählst du uns das über die Krankheit Hysteria und was man dagegen machen kann als Arzt? Na, ich erzähle dir was drüber, wie ein Professor von mir auf der Uni das erklärt hat, beziehungsweise er hat uns vorgespielt, wie eine Nonne mit histrionischer Persönlichkeitsstörung bei ihm in der Praxis einen Orgasmus bekommen hat. Geil. Und das hat er vorgespielt. Explicit Button. Wie jetzt, die ist zum Psychiater gegangen, weil sie eben sexuelle sie ist zu ihm gegangen Anwandlungen hat. Halt das irgendwie geklärt haben oder keine Ahnung, warum sie bei ihm war, das weiß ich nicht. Aber wird schon gemerkt haben, dass was nicht so recht passt. Und sie hat dann bei ihm in der Praxis sozusagen einen Orgasmus gehabt. Und er hat uns das vorgespült. Hat er Kreuz in der Hand gehabt? Mit Herumgestöhne und so. Ne? Mit Herumgestöhne und das war schon ganz spannend. Oh Mann. Okay. Aber das war ein sehr guter Professor, der immer... Der hat über Persönlichkeitsstörungen ist es gegangen in seinem Seminar und der hat, wenn er Persönlichkeitsstörung erklärt hat, hat er das so erklärt, dass das jeder versteht. Cool. Zum Beispiel, die Gefühle kommen wie scheiße Bomben aus dem Bauch, hat er gesagt. Mhm. Und dann hat er so eine grafische Darstellung gemacht, so einen Rumpf gezeichnet und dann diese scheiße Bomben, die so rausfliegen. Und ja, stimmt. Kann man sich dann ganz gut vorstellen. Ja, wie kommen die scheiße Bomben hoch? Die Speiseröhre hoch? Nein, die kommen so. Das hat er so gemeint. Also metaphorisch, oder? Metaphorisch eher, ja. Das hat man halt von einer allgemein bildenden höheren Schule. Ich war auf der Uni. Interessant. Ich war auf der Uni. Das war auf der Uni. Also das war auf der Uni. Ja, aber er war ja aber allgemein bildend. Glaubst du? Er war Medizin. Ja, naja. Was willst du machen, gell? Es ist einfach, wie es ist. Jetzt kommen bei euch gerade keine Gefühle. Nein, aber ich kann euch was Lustiges erzählen, ich war jetzt wieder ein Museumsbesuch gemacht, oder? Wir könnten eine eigene Rubrik machen. Hansi besucht Museen. Mhm. Und zwar war ich zum einen Dialog im Dunkeln. Mhm. Sagt euch das was? Ja. Habt ihr das schon gemacht? Ja. Ja. Mach es. Okay. Sehr cool. Kostet. Ist schon teuer, glaube ich. Hat 18 Euro gekostet. Mhm. Und dann andererseits, ein Karten für die Capitals kostet auch 18 Euro. Und das ist jetzt nicht so. Würde ich jetzt auch nicht ausgeben, gell? Würdest, ja, gut, aber vielleicht. Lieber für, danke. Ja. Und was hast du denn da für Abenteuer erlebt im Dunkeln? Das war das ärgste Abenteuer, was ich erlebt habe, was mich am meisten überrascht hat, war die Zeit. Die Dame, die uns geführt hat, hat gesagt, ja, das sind jetzt dann drei Bereiche und jeder Bereich wird ungefähr 15 Minuten dauern und dann sitzen wir noch 15 Minuten in der Bar, da können Sie noch was trinken Und dann sind wir fertig. Okay? Und dann sind wir halt den ersten Bereich halt abgegangen. Also im Prinzip, damit es jeder weiß, was damit gemeint ist, das Licht ist weg. Und du kriegst einen Blindenstock in die Hand gedruckt und dann musst du halt da die zurechtfinden. Und du musst halt einen Parcours abgehen. Und es ist eh, man braucht keine Angst haben, es ist eine Person dabei, die dir zu Hilfe beisteht. Kein Stacheldraht. Kein Stacheldraht, es hängt nichts von der Decke, es ist alles am Boden. Und wie die dann gesagt hat, ja, wir sind jetzt noch immer im ersten Bereich und wir sind jetzt schon 25 Minuten unterwegs, weil ich mir gedacht habe, Alter, wir sind gerade erst einmal losgegangen. Das können ja nur 5 Minuten gewesen sein. Neue Eindrücke, ne? Nein, es hat mich echt erschreckt, dass das so ewig gedauert hat und mir so kurz vorkommen ist. Und spannend ist ja, dass man ja trotzdem was sieht, aber wenn man nichts sieht. Mhm. Also ich habe ganz viele Farben gesehen, so blinkende Lichter und alles. Es war auf jeden Fall cool. Teuer, das aber sind, cool. Das sind die letzten Synapsen von deiner Netzhaut vorher, die vorher noch die Lichter der Großstadt gesehen haben. So wie der Tunnel am Ende, wenn du stirbst. Das Licht am Ende des Tunnels? Ja, das Licht am Ende des Tunnels. Nein, wenn du stirbst, dann sehen alle einen weißen Tunnel und gehen aufs Licht zu. Das ist ja auch das, was du halt die siehst, weil die Pupille sich verengt und dann nur noch ganz wenig Licht durchlässt. Ja, genau. Irgend sowas haben wir mal gehört. Anywho's. Jedenfalls, das war sehr cool, das kann ich Ihnen empfehlen, ist in der Freiung. Und ja, dann war stimmt. Ich noch, ganz spannend, am Samstag, wie so Arsch geschnieben hat. War der Samstag? Mhm. Ja, genau. Da habe ich einen Wiener Spaziergang gemacht. Stadtspaziergang. Einen Stadtspaziergang, sehr cool. Mhm. Das Thema war auf den Spuren der Lust im alten Wien. Mhm. Und ja, da habe ich. Bitte? Die Mutzenbacherin, genau. Und da habe ich so viele interessante Sachen wieder gehört. Und mir jedes Mal gedacht, wie dumm sind eigentlich die Leute. Da gibt es eine Krankheit, davon fällt dir die Nasen ab. Und du kannst es relativ gut vermeiden, dass du sie kriegst. Was ist das für eine Krankheit? Syphilis. Ach so. Ich stecke meine Nasen nicht über eine. Das ist ja ganz normal. Und dann fällt sie halt ab, wenn die Frage fortgeschritten ist. Na, wirklich, gell? Und ja. Anstatt, dass du dann einfach denkst, okay, na, wie wäre es mit Monogamie? So. Ja, oder? Ich meine, warum nicht, gell? Na, da gibt es ein Geschäftel da in der Kleeblattgasse, da kann man sich Wachsnasen kaufen, das setzt man sich dann auf. Das ist jetzt eine Option. Einfach nur, nein, ich glaube, davon kommt die Clownsnase her. Also da die Clowns war die Ärmste. Schau mal, wenn du mit deiner Nase nicht zufrieden bist, dann ist sie wurscht, oder? Ja. Und dann ist doch so ein bisschen Spaß. Ein bisschen Spaß für 5 Minuten ist es auf jeden Fall wert, dass mir Nase und Ohren abfallen. Ja. Na und waren da lustige Geschichten? Also, es waren total lustige. Aber interessante Begebenheiten, ne? Ja, spannend. Also wirklich spannend. Na, erzähl einmal ein paar. Na, zum Beispiel, ein Husar, das ist scheinbar so ein Reiterregiment gewesen vom seligen Kaiser, wer immer. Und du warst nur dann ein echter Husar, wenn du die Husarenprüfung abgelegt hast. Und die hat folgendermaßen ausgeschaut. Ich hoffe, dass ich das richtig wiedergeben kann. Zum einen, du hast 2 Kilometer reiten müssen, währenddessen 2 Flaschen Rotwein vernichten. Gleichzeitig. Naja, aber trinken. Aber schmeißen. 3 oder 2 Schüsse, weiß ich nicht, in die Luft abgeben und gleichzeitig eine Frau mitnehmen, aber halt mitnehmen und wie das Nehmen ist nicht nur am Schoß, am Pferdereiten und neben dir sind 2 Waffenbrüder geritten, die dir immer wieder die neuen Sachen hingereicht haben, also Weinflaschen, Frauen, Waffen, ja genau, und das sind so Sachen, wo ich mir denke, alter Schwede. Was hat die Frau nachher für Abzeichen gekriegt? Ich keine Ahnung, wahrscheinlich kannst du, es ist jetzt nicht so, dass Frauen einen hohen Stellenwert im Militär allgemein gehabt haben, aber mich wundert es echt nicht, dass wir alle Kriege seit dem Mittelalter verloren haben, wenn das unsere Soldaten gemacht haben, ich meine, das sind wir nicht. Naja, ich stelle mir die waren total, also Skills, das hallo. Super Skills, das ist Multitasking in Frühform. Ja. Na her, schau mal. Super, ja. Gut, dass man das nicht heute machen muss. Stell dir mal vor, da fährt einer mit seinem Drive Now BMW um und dumm und versucht das alles zu machen. Nein, aber deswegen ist es ja dann praktisch, dass es solche Systeme gibt, was solche Blackboxen. Ja, absolut. Also und wieder schließt sich ein Kreis. Ach, so da, und dann steht in der Blackbox. Ja, er hat die Husarenprüfung bestanden. Ich verstehe, also ja, warum die Leute nicht schon viel früher angefangen haben, die alle außer zum Trick. Ja, Ringstraße, Oper und quasi damals in der Haupteinflugschneise von der Oper ist ein Puff gestanden. Ja. Weil ganz viele Männer waren vor der Opernsängerin, die damals da war so erregt, dass sie dann gleich ins Puff gehen haben müssen nachher. Da gibt es Peters Operncafé, das ist super. Kennst ist das du das? Puff oder was? Nein, das ist Peter leitet ein Café. Aha. Und da werden halt laut Opern gespielt, sehr, sehr laut. Peterchen spielt immer mit dem Ball. Dr. Schneider, Null Schneider. Null Schneider. Der erste Schneider oder der zweite Schneider? Der zweite Schneider ist erst vor 2 Jahren in die Kinos gekommen. Nein. Aber krank war alles. Ist es das, wo der die komischen Haare hat? Der Helge, der hat immer komische Haare, meiner Meinung nach. Wo der böse Jaguar gefahren ist. Bugs ist Dr. Hasenbein, da ist das Peterchen. Das ist schon, das ist der große Bekümmern. Ja, das Peterchen. Peterchen spielt immer mit dem Ball. Das ist auch. Praxis, ist das ist der Film, wo immer alle geraucht haben und sie dann an der Kippe eine neue Kippe anzünden haben. Weiß nicht, auch so nicht. Helge Schnitzel! Er ist schon ein großartiger Mensch. Okay. Ja, was ich auch noch erzählen wollte, in den 60er Jahren, also das hat auch so eine Geschichte, die mich halt beeindruckt hat, sind die ganzen Prostituierten am Graben und auf der Kärntner Straßen auf und ab marschiert, die Armen. Und dann sind sie vertrieben worden von der Tourismusbranche. Und wie sie noch am Graben waren, haben sie Grabennymphen geheißen. Also das war halt der Ausdruck für die Damen. Und dann haben sie zum Gürtel müssen, aufhören müssen. Und dann haben die ganzen unguten Menschen Gürtelrosen zu ihnen gesagt. Ah. Nein, echt? Habt ihr schon mal Gürtelrose gehabt? Nein. Ich habe ein bisschen schuppige Haare manchmal. Aber das ist nicht das Gleiche, gell? Der Gin fährt voll. Gin, Gin, ey. Safran-Gin. Safran, nicht Safran, Safran. Herpes Zoster heißt die Gürtelrose. Ja, und weitere Geschichten? Das ist also noch was. Ja, der Helmut Qualtinger und der Annette, wie heißt der? Wer ist nicht mehr mit dem Qualtinger mitgegangen? Der André Heller. Genau. Echt? Das ist ein unsympathischer. Den mag ich auch nicht so wirklich. Ich mag aber einen Qualtinger auch nicht besonders. Also ich finde ihn cool. Ja, aber recht glaube, unsympathischer Mensch, glaube ich. Ein guter Mensch. Die Jazz-Kitty hat gesagt, er ist extrem unsympathisch gewesen. Sie hat die Jazz-Kitty ist aber, seit ich dieses Video gesehen habe, ist die Jazz-Kitty für mich nicht. Hoppala, was für ein Video? Offen. Ach so, das Video vom Tralli-Wabal. Tralli-Wabal-Video. Stimmt, ja. Ja, also Entschuldigung. Nein, die hat ja einen komischen Schmäh, aber... Naja. Ja, und was war mit den zwei? Naja, jedenfalls, die sind halt mitten im Winter über den Graben gegangen und dann hat er... Da sind halt arme Frauen in kurzen Röcken gestanden im Winter und dann hat er... Das ist jetzt ein total gegensätzliches Team, ne? Weil der Heller so feine Klinge und der Qualtinger... Ja, super feine Klinge. Der Heller hat angeblich gesagt, hat mir zumindest die Fremdenführerin gesagt, und der Heller hat gesagt, na, bei dem Wetter möchte ich auch keine Hure sein. Und dann hat der Qualtinger gefragt, na, bei welchem Wetter magst du eine Hure sein? Und dann gedacht, Kann mich erinnern, das war so in den 80ern, da habe ich am Desk geschaut. Ja, diese Meile. Wer war zu Gast? Qualtinger. Nein, Heller. Also. Heller, Qualtinger findet den Weg nicht. Ich glaube, der hat nicht mehr gelebt. Qualtinger bei Amdam, das wäre schon super. Na, Qualtinger war ja Alkoholiker. Das war der Erich Schleier im Kinderfernsehen schon eine Zumutung. Ja, der war finde irgendwie... So schlimm, nein, eben super gefunden. Das Schlimmste war der Havercook, finde ich. Und dieser komische... Herr Havercook. Dieser komische... Dieses, Der Enrico. Ja. Nein, Enrico war schon super, aber diese ganze Story, dieses ganze Setting, wo der Havercook lebt mit diesem komischen Zirkusdirektor. Zirkuswagen und ja. Der Tobi und Tobias. Tobi, es war dieser komische Affe, gell? Von dem habe ich mir ein bisschen das müssen wir sich mal anschauen. Vielleicht erklärt das dann unsere jetzigen Zustände. Ja, aber was ich eigentlich erzählen wollte, André Heller war bei Amdam Des und er hat an dem Tag Geburtstag gehabt. Na. Schenken sie ihm eine Sachertorte und der so, oh nein, gerade das, ich mag keine Sachertorte. Undankbar. Also unglaublich. Sag ich da. Wie kann man sagen, ich mag das? Qualtinger hat ja einen Arzt gehabt, weil er Alkoholiker war und der Arzt hat gesagt, ja, also wenn du wieder einen Saufanfall hast, egal, ruf mich an und ich komme vorbei und ich richte es wieder. Und das hat er dann immer gemacht, aber irgendwann einmal ist der Arzt gestorben schon gewesen, ja. Und er hat dann immer versucht trotzdem anzurufen in seinem Alkoholrausch. Ja, das war so richtig, okay, man, ich glaube, Oskar Werner war ja genau das, der hat sich auch zu Tode gesoffen. Der hat sich auch niedergetrunken, ja. Es ist schon ein bisschen tragisch, dass Menschen sich so von einer... Relativ harmlosen. Naja, ich glaube, in der Nachkriegszeit hat das nicht wirklich. Ich meine, so gesund war das damals nicht. Ich glaube, da war das so eine Art Medizin eher. Ich glaube, das hat man nicht so eng gesehen. Also meinst du, war das das ist vielleicht. Naja, gut gesoffen haben wir. Wie wäre das heute ungefähr? Ritalin? Fällt mir nichts. Ja, vielleicht. Um die ganzen Psychopharmaka. Weiß nicht, Ritalin, ja. Ist es schlecht? Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass es gesund ist, sich zu viel. Da kommt man dann alle zwei Tage einen Podcast machen auf Ritalin. Nein. Ja, also es ist, wie soll ich sagen, ich meine, wenn es jetzt ein. Wenn es medizinisch indiziert ist, ist es auf jeden Fall eine gute Idee, wenn du die Medikamente nimmst, die dir verschrieben werden. Aber die Frage ist halt. Es macht halt alles irgendwie kaputt, der ganze chemische Vorgänge im Kopf wahrscheinlich, ja, werden total auf den Kopf gestellt. Es ist halt die Frage, ob du nur immer dieselbe Person bist oder ob dann. Naja, gut, dieselbe Person bist du so, niemand kann in den gleichen Fluss steigen. Nein, ich meine, es ist so, niemand kann in den gleichen Fluss steigen. Ja, aber du kommst woher und gehst wohin und bleibst ein schlüssiger Mensch oder hast du so Charaktereigenschaften, die überhaupt nicht zu dir passen. Ne? Obwohl, ja, in der Früh ein freundlicher Mensch sein, wäre ein schlecht. Aber weißt du, du bist ich bin ja der Meinung, dass wir unser Wesen und unser Charakter permanent verändern. Also, ja, garantiert. Ja, jede Rolle, ne? Verschiedene Rollen haben wir. Erstens einmal die Rollen und zweitens einmal die Erfahrung. Also, die ganze Umwelt beschreibt die praktisch. Du bist ja am Anfang ein Tabula Rasa und dann. Naja, du hast ja heute gesagt, das verändern sich nicht alle. Aber wir zwar schon. Wie verändern sich everything das changes. Ja. Das ist Take That. But you. Genau. Also, Kinderlein, ich weiß ja nicht, wie ihr das sagt. Aber. Na, ich denke mal, da stimmt das nicht mit dem Ton. Wir sind schon wieder in einer Kathedrale. Ich sage euch ja warum, weil wir jetzt schon eineinhalb Stunden lang reden und das ist, glaube ich, langsam ein bisschen genug. Das war eine schöne Sendung. Ja, ich habe die letzte Runde. Aber ich glaube, es wird langsam Zeit. Gute Nacht, meine Lieben. Jetzt muss einer sagen, Zeit? Zeit wofür? Wollt ihr Video? Zeit? Zeit wofür? Dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Irgendwie so. Wie ja immer, gern. Bis zum nächsten Mal. Lieber Titus, vierte, liebe Biene, mach es gut. Sie fetzen Schädel.